SWR 2 Hörspiel. Wir müssen das sicher über die Bühne bringen. Harry breitet den Kellerplan auf dem Tisch aus. 120 Parkplätze, verteilt auf 40 professionell gesicherte Garagen. Eine für jedes Luxus-Apartment. Hier kommt er also herein. Sein Finger zeigt auf das Tor. Es ist 4 Meter breit und hält Raketeneinschlägen stand. Es ist der einzige Zugang zum Gebäude. Er wird das Tor öffnen und mit seinem Transporter hereinfahren. Du beziehst Posten und hältst ihn mit deiner Waffe in Schach, okay? Okay. Dann kontrolliere ich seine Identität und seinen Ausweis. Wenn er die Türen öffnet, müssen wir die Situation im Bruchteil einer Sekunde einschätzen. Die Entscheidung, das Feuer zu eröffnen, trifft jeder für sich. Aber? Aber sobald einer von uns das Feuer eröffnet, schließt sich der andere bedingungslos an. Haargenau. Die Proviantlieferung kommt in 2 Tagen. Harry sitzt auf dem Stuhl, ich auf dem Schemel. Zwischen uns die Tür zu unserer Unterkunft, am Rand von Hunderten von Quadratmetern Leere. Der Raum ist ein kleines Kabuff, aber das stört uns nicht. Schließlich arbeiten wir immer. Wir schlafen abwechselnd 5 Stunden, das ist genug. Darauf sind wir trainiert. Draußen, außerhalb der dicken Mauern des Gebäudes, ist alles still. Unsere Aufgabe ist hier, im Kellergeschoss. Das Bewachen des Eingangs. Wir tragen unsere Uniform sauber gebürstet. Die Uniform macht schließlich den Wachmann. Die Uniform und die Waffe. Der Wachmann. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Peter Terrin. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Bearbeitung Steffen Moratz. Hörst du das? Was denn? Schon gut. Ab und zu stellt die Organisation ihre Wachmänner auf die Probe. Wie meinst du das? Stichproben. Du weißt schon. Jeder Arbeitgeber macht Kontrollen, das ist normal. Und ich weiß, wie die Organisation heimlich Stichproben macht. In Standardsituationen. Er meint die Bevorratung, die einzige Standardsituation, mit der wir zu tun bekommen. Und eins sage ich dir, wir lassen uns unsere Beförderung nicht durch die Lappen gehen. Ich übernehme die erste Nachtwache. Erst mit dem linken, dann mit dem rechten Auge spähe ich durch den Ritz neben dem Eingang. Der Nachthimmel ist jedes Mal gleich dunkel, keine Glut. Keine Brandherde. Wie die Lage draußen wirklich ist, kann ich nur vermuten. 39. Was? Alle außer der Bewohner aus der 39 sind weg. Alle außer einer. Vor wie vielen Monaten hat die Organisation den neuen Wachmann jetzt angekündigt? Vor 6 Bevorratungen. 6 Bevorratungen? Mhm. 6. Michel, das ist eine lange Zeit. Wenn du darüber nachdenkst, kann das eigentlich nur eines bedeuten. Dass wir hervorragende Arbeit leisten. Ja, alles läuft wie geschmiert. Wir haben die Zügel fest im Griff. Jederzeit die Kontrolle behalten. Solange sie die Verstärkung zurückhalten, müssen wir das als gutes Zeichen betrachten. Wir tun zu zweit die Arbeit, für die sie sonst 3 Wachmänner brauchen. Wenn wir das durchhalten. Wir müssen das durchhalten. Meine Ankunft hier ging so schnell vonstatten, dass ich mich nicht gut orientieren konnte. Wir fahren durch mir unbekannte Straßen, Türme aus funkelndem Glas. Als wir anhalten, rollt das Gittertor schon über die Schiene. Ach, das ist sie also, denke ich, als wir ins gähnende Dunkel fahren. Die letzte Chance, etwas aus meinem Leben zu machen. Drinnen erwartet uns ein Mann. Er steht vor dem Lieferwagen. Der Lieferant drückt mir 2 Mahlzeiten in die Hand und fährt davon. Ich trage sie wie ein Friedensgeschenk vor mir her, gehe auf den anderen zu und strecke ihm die Hand entgegen. Harry, Er entstammt einer Familie von Bauern. Seine Brüder Bob und Jimmy sind auch Wachmänner. Er sagt, Bewachen liegt ihnen im Blut. Sie haben eine Veranlagung dazu. Harry hat hellblaue Augen, vermutlich finden Frauen ihn attraktiv. Er hat Kieferknochen wie ein Wiederkäuer. Er wirkt selbstsicher. Ich verspüre die Neigung, ihm zu vertrauen. Über meinen Vorgänger verliert er kein Wort. So ein riesiges Landgut kann von allen Seiten bestürmt werden und ist darum viel verwundbarer. Die Wachleute dort sind Meister ihres Fachs. Jeder für sich, ein Teil der Elite. Dadurch wird nur selten ein Platz frei. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir keine Chancen hätten. Hörst du? Ja, die Tür ist angelehnt. Wir haben sogar sehr gute Chancen. Ich hänge meine Jacke auf einen Bügel an einem der drei Haken an der Wand. Die Organisation zeigt uns hier Vertrauen. Dann folgt mein Oberhemd, ebenfalls an den Haken. Du und ich, Michel, wir sind ein gutes Team. Wie wir die Lage hier meistern, das ist im Grunde unsere Ausbildung für die Elite. Ich wasche mir das Gesicht. Und dann bewachen wir die Villa von Herrn van der Burg. Und fahre mit dem Zeigefinger über die Zähne. Zusammen patrouillieren wir um den weißen Kasten. Ich hoffe, die Elite bekommt Zahnbürsten. Und bewachen seine Verlobte. Niemand denkt, er wird nach meiner Verlobten und ihrer nackten Muschi auch nur den Finger ausstrecken. Und wir laufen unsere Runden, Michel. Du und ich. Mhm. Unter einem strahlenden Himmel. Wir reinigen unsere Waffen jeden Tag morgens nach der zweiten Kontrollrunde. Das tun wir nie gleichzeitig. Kein Wort wird gesprochen. Diese Aufgabe erfordert absolute Konzentration. Es ist eine heikle Situation, wenn die Pistole zerlegt auf deinem Schoß liegt. Trotzdem lieben wir das Ritual und die Beruhigung, unser Werkzeug technisch im Griff zu haben. Ein Werkzeug, von dem unser Leben abhängt. In weniger als 2 Minuten wird vorsichtig der Lauf gereinigt und Schlagbolzensicherung und Feder werden getestet. Danach die schnelle Abfolge perfekt ineinandergreifender Verriegelungen, mit der das schnöde Metall sich in eine tödliche Schusswaffe zurückverwandelt. Hörst du das? Ich höre nichts. Gar nichts? Die Notbeleuchtung. Nicht das Pfeifen? Ich höre kein Pfeifen. 1 Monat lang war das Geräusch verschwunden. Jetzt erkenne ich es sofort. Michel, hörst du noch mehr solche Geräusche? Wie meinst du das? Solche Pfeiftöne. Hast du das öfter? Ich schiebe die Toilettentür auf. Ich will Sicherheit. Na komm her. Harry erscheint in der Toilette, wo eigentlich für 2 Personen kein Platz ist. Was gibt's? Hier, die Spülung läuft weiter. Vor dem Klosett kniend, halte ich meine Fingerspitze an das Porzellan. Mit einem kleinen Schubs nach oben, so, kann der Knopf den Widerstand überwinden. Ich achte drauf, versprochen. Ich lege ihm kurz die Hand auf die Schulter. Danke. Ist schon in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich werde daran denken. Danke, Harry. Der Lagerraum für unsere persönlichen Vorräte grenzt direkt an unsere Unterkunft. Es ist meine 2. Inspektion heute. Links stehen auf 3 Regalböden die kleinen Schachteln, alle von Winchester, Schmalseite zur Wand. Kaliber 9mm Luger. Auf einen Blick sehe ich, dass alle Schachteln noch anwesend sind. Sicherheitshalber zähle ich nach. Jeden Regalboden einzeln. Mit Hilfe meines Zeigefingers, der die Schachteln leise berührt. 3 mal 15 macht 45. Ich nehme die erste Schachtel in die Hand. Ihr Gewicht fühlt sich gut an, vertraut. Sie lässt sich bereitwillig öffnen. Inzwischen steckt die Lasche nicht mehr so fest in der Schachtel. Glänzende Patronen, aufrecht in Reihe und Glied. Makellos glänzend, wie polierte Juwelen. 5 Patronen pro Reihe zählt mein Finger. Und 10 Reihen. 10 mal 5, 50. Unser kostbarster Besitz. Ich bin gern hier. Ich lasse mir Zeit. Ich zähle alle Patronen in jeder einzelnen Schachtel. Die Zeit kann Ihnen nichts anhaben. Sie sind geduldig. Sehen genauso aus wie beim ersten Mal, als ich sie zählte. Winchester 9mm Luger Parabellum. Und genauso wie damals erinnert die letzte Angabe mich an den lateinischen Spruch »Si vis pacem para bellum«, »Willst du den Frieden, rüste dich für den Krieg«. Nach meiner Inspektion kontrolliere ich die Vorräte im Regal gegenüber. Sorgfältig verschließe ich den Raum, lösche das Licht und teile Harry das Ergebnis meiner Inspektion mit. 2250 Patronen. 2250. Beide nehmen wir unsere Glock 28 aus dem Gürtelholster. Abwechselnd drücken wir die Arretierung und lassen das Magazin aus dem Griff gleiten. Schweigend zählen wir die Kugeln. Plus 2 mal 15. März. Nach dem Aufwachen, bevor ich mich wasche und anziehe, schaue ich auf dem Kalender nach dem Datum. Im Inneren suche ich dann den dazugehörigen Wochentag und teile ihn Harry mit. Heute ist Donnerstag. Bist du fertig? Ja. Weil es der Kalender vom vergangenen Jahr ist, zähle ich immer einen Tag hinzu. Mittwoch ist Donnerstag. Das Jahr hat 52 Wochen und einen Tag. Nächstes Jahr ist es soweit. Dann muss ich erst 2 Tage hinzuzählen und ab 29. Februar 3. Mittwoch auf dem Kalender ist dann Samstag. Was? Was? Das Grundwasser ist verseucht. Der Baum hat durch das Grundwasser die Blätter verloren. Die Jahreszeit hat nichts damit zu tun. Durch den Spalt am Eingangstor sehe ich den kahlen Baum. Wenn es eine Atombombe war, dann muss es weit weg gewesen sein. Eine Nuklearkatastrophe würde vieles erklären. In erster Linie die Totenstille in der Stadt. Eine groß angelegte Evakuierung. Eine Flucht vor dem heranwehenden Tod. Bekommen wir darum den verbliebenen Bewohner nie zu Gesicht? Weil er sich nicht aus seinem Bau traut? Glaubst du nicht, dass die Organisation uns schon informieren wird, wenn sie es für nötig befindet? Aber wir könnten uns doch ganz beiläufig erkundigen. Du bist verrückt. Weißt du das? Ist dir klar, dass du damit alles, was wir hier aufgebaut haben, aufs Spiel setzt? In all der Zeit, die wir jetzt hier sind, hat die Organisation kein einziges Mal von uns gehört. Kein einziges Mal. Für die Organisation sind wir ein vollkommen autonomes Team, um das sie sich keine Sorgen zu machen braucht. Und das deshalb kurz vor der wohlverdienten Beförderung steht. Ein Team, das weiß, was es zu tun hat, diesen Keller bewachen und auch, was es besser nicht tut, überflüssige Fragen stellen. Die letzte Dose Corned Beef. Wir haben sie mehrere Male mit Brot ausgewischt, unsere Zungenspitzen in die hintersten Ecken gedrückt. Seit Tagen schon ist die Bevorratung überfällig. Wir haben beschlossen, die Inspektionsrunden auf ein Minimum zu beschränken. Das Waschen von Unterwäsche und Oberhemden ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich sitze auf dem Schemel, Harry auf dem Stuhl. Während seiner 5 Stunden kommt er nicht mehr zur Ruhe. Mit weit geöffneten Augen sitzt er da und lauscht der hartnäckigen Stille. Auf Position! Ja. Das Sonnenlicht schießt wie eine Flutwelle in den Keller. Meine Augenlider glühen. Ich beuge den Kopf, halte die Pistole gestreckt vor mir. Ich erkenne den Lieferwagen, das Modell, das die Organisation immer benutzt. Wir sind Mitglieder einer großen, weit verzweigten Familie, stolz auf viele Jahre Erfahrung. Die Karosserie wirkt frisch gereinigt und unbeschädigt. Keine Spur von Gewalt oder chemischen Niederschlägen. Glänzend wie ein außerirdisches Raumschiff steht der Lieferwagen im Keller. Alles in Ordnung bei euch, Männer? Eure Essensration ist im Laderaum. Quatsch hier nicht rum. Du weißt verdammt gut, was deine Aufgabe ist. Schon gut, Mann. Maul halten und ausladen. Meine Hände umklammern die Glock 28. Ich ziele zwischen seine Schulterblätter, während er zum Heck des Wagens geht. Er ist groß gewachsen und kaum 20. Hey du! Was ist? Michel! Harry bedeutet mir, mit der Pistole zum Heck zu gehen. Ob ich jetzt eingreifen soll? Warum trägst du Turnschuhe? Sie stellen sie mir hin, ich zieh sie an. Sind das Schuhe der Organisation? Also meine sind's nicht. Harry und ich gehen in Deckung für den Fall eines Schusswaffenangriffs. Ich hoffe, dass alles schnell vorbei ist. Dass endlich die Wagentüren aufgehen. Was auch immer der Laderaum für uns bereithält. Alles in Ordnung, Meister? Bei einem Bombenanschlag würde man nichts mehr von uns finden. So nah am Explosionsherd. Darf ich jetzt? Na, mach schon. Der Fahrer steigt in den Laderaum. Nur ein einziger Karton. Außerdem Wasserflaschen in einer Ecke. Mach hin! Als der Junge auch die Wasserflaschen auf den Boden gestellt hat, zerrt Harry sie ein paar Schritte in seine Richtung. Immer schön mit der Ruhe. Seid froh, dass ich euch noch was bringe. Hau ab, du! Kein Schuss ist gefallen. Ein Erfolg. Der neue Wachmann ist nicht mitgekommen. Weißt du, wo deine Brüder eingesetzt sind? Wie es aussieht, ist Jimmy bei der Elite. Bewacht irgendeine Botschaft. Kurz vor meiner Stationierung hier habe ich sowas gehört. Und Bob? Bob ist Bob. Bob ist Bob. Ja, hat bestimmt schon ein paar Leute umgelegt. Wird mich nicht wundern. Botschaften sind Mist. Uns schicken sie zu einer Villa. Einer weißen Villa in einem Park, Michel. Dich und mich. Der Pappkarton stand in der hintersten Ecke. Es waren sonst keine Kartons im Transporter. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Wir waren die letzte Adresse auf seiner Runde. Und er war 8 Tage zu spät. 8 Tage. Das kann zig Ursachen haben, Michel. Ursachen, von denen wir nichts ahnen. Wir sind fast verhungert. Wir sind noch am Leben. Wir sind nicht tot. Verstehst du? Du und ich, Michel. Wir sind am Leben. Es ist Nacht und ich laufe allein an den Garagen entlang. Ich habe das Gefühl, dass Harry und ich irgendetwas übersehen haben. Hätte der Fahrer nur irgendein Wort deutlicher betont. Seid froh, dass ich hätte euch gesagt, noch etwas. Seid froh, dass ich euch froh, noch etwas ich bringe. Noch etwas? Vielleicht wollte er sagen. Seid froh, dass ich euch immer noch etwas bringe. Nein. Der Mahlstrom in meinem Kopf macht mich schwindelig. Ein Fahrradfahrer. Kein Zweifel. Er kommt von weit her in unsere Richtung. Bei jeder Drehung schleift die Kette. Ich presse mein Gesicht an den Spalt. Sehe den Umriss des Baums, mehr nicht. Ich horche noch ungefähr eine Minute, bis das Klappern im Summen der Lampen versinkt. Es gibt gar keinen letzten Bewohner. Ich kann sehr wohl bis 40 zählen. Es gibt keinen letzten Bewohner. Nach so langer Zeit hätten wir doch ein Lebenszeichen von ihm wahrnehmen müssen. Ich sag dir, alle sind gegangen, alle. Die sind geflüchtet. Alle, die Organisation, die Wenn die du hat den uns letzten Bewohner jemals gesehen hättest, würdest du verstehen, dass er keiner ist, den man leicht übersieht. Es gibt niemanden zu bewachen. Gerade und das Gebäude, weil das wird er sich nicht so bedroht. Selten zeigt. Man hat uns vergessen. Michel, die Organisation vergisst ihre Wachleute nicht. In der Hängematte unter einer Palme qualifiziert man sich nicht für die Elite. Von einem Wachmann wird Unmenschliches verlangt. Nichts tun. Warten und doch jederzeit auf der Hut sein. Eine fast unmögliche Aufgabe. Wird ein Angriff abgewehrt, findet jeder das selbstverständlich. Geschieht nichts, scheinen wir überflüssig. Sogar störend. Ja, Idioten mit einer Waffe. Austauschbare Schachfiguren. Ja, die da oben haben keine Ahnung. Sie meinen, sie führen hochbedeutende Existenzen. Aber in Wirklichkeit sind es Seifenblasen, die ohne uns bei der kleinsten Berührung platzen. Das hier, das ist das wirkliche Leben. Ja. Michel, es ist nur noch eine Frage von Tagen. Die Bevorratung ist doch gerade erst gekommen. Unsere Nachfolger können auch zwischendurch gebracht werden. Denkst du, wir können gleich mitfahren? Ja, warum nicht? Warum sollten wir noch hier bleiben? Na, um Ihnen das ein oder andere zu erklären, die Abläufe hier. Ach was, wir springen in den Lastwagen und ab. Wir schauen uns nicht mehr um, hörst du? Du und ich, Irgendwo in einem herrlichen Park. Frische Luft. Und grün. Und blau. Auf meiner nächtlichen Runde bin ich zu Garage 22 gegangen. In dem schwachen Licht suche ich Spuren des Bentleys. Oder genauer, Spuren der Reifen. Tief in der Garage, dort, wo die Vorderräder standen, finde ich zwei dunkle Stellen. Ich stelle mir den Assistenten von Frau Privalova vor. Ich höre das schrille Quietschen von Gummi. Zwei Schatten auf etwas hellerem Grund. Es hat sie gegeben. Es hat die Bewohner wirklich gegeben. Schweigend sitzen wir jeder auf seiner Seite der Tür. Plötzlich weiß ich nicht mehr, wie spät es ist. Oder auch nur, welche Tageszeit. Wie lange sitze ich schon so da? Aus dem Augenwinkel sehe ich Harry regungslos auf seinem Stuhl sitzen. Es ist etwa 5 Wochen her, dass er verkündet hat, wir würden innerhalb einer Woche abgelöst werden. Ich habe eine Fliege gefangen. Eine Fliege? Hm. Die muss doch längst tot sein. Es ist Monate her, dass ich sie gesehen habe. Die ganze Nacht habe ich sie verfolgt. So eine Fliege fliegt nicht ununterbrochen. Irgendwann muss sie sich auch ausruhen. Meine Geduld war größer als ihre. Lebt sie noch? Sie ist unter meiner Mütze. Zwischen Garage 38 und 39. Michelle, kannst du dich noch an deinen letzten Schuss erinnern? Weißt du noch, wo und wann du zum letzten Mal den Rückstoß der Glock im Handgelenk gespürt hast? War das kein wundervolles Gefühl? Harry holt seine Pistole aus dem Holster. Sein herrliches Ding, was? Siehst du ihn nur an? Mein letzter Schuss von Bedeutung, das war ein Stahlbolzen zwischen die Augen einer bescheuerten Kuh. Plopp. Nicht gerade eine Herausforderung. Eine Fliege aus der Luft zu knallen, scheint mir da schon anspruchsvoller. Ja, eine Probe unseres Könnens gewissermaßen. Jeder einen Schuss. Du zuerst. Wir dürfen auf diese Fliege nicht schießen. Unerlaubter Einsatz von Munition ist ein Vergehen ersten Grades. Natürlich nicht. Bist du verrückt? Wir werden doch keine Kugeln an eine Fliege verschwenden. Was wäre geschehen, wenn ich zugestimmt hätte? Wer hätte etwas gehört? Aber wäre das nicht fantastisch, zu zielen, den Abzug zu drücken und die Fliege zu treffen? Wir haben 2250 Patronen plus 2x15. Ja, es wäre in der Tat ein Erlebnis. Oh. Ja. Und was machen wir mit der Fliege? Killen. Ich weiß, was kommt und was ich zu tun habe. Ich bin Wachmann. Das Licht ist wie eine Nadel, die mir tief ins Gehirn sticht. Ich packe die Glock, unterdrücke den Schrei. Ich höre vorsichtige Schritte, im Keller eine herumwandernde Taschenlampe. Harry ist wach, hat sich wie eine Katze aus der Unterkunft geschlichen, geräuschlos auf seinen Stuhl gesetzt. Je näher wir den Eindringling kommen lassen, desto größer die Chance, ihn mit einem einzigen Schuss zu erledigen. Die Taschenlampe grast jetzt den Boden ab, in großen Bögen hin und her schwenkend, als wolle der Eindringling Licht säen. Ihn selbst kann ich nicht sehen. Ich ziele rechts von der Lichtquelle und etwas höher, auf die Brust. Er läuft uns geradewegs in die Falle. Hallo? Seid ihr da? Noch ein Schritt in unsere Richtung und er ist tot. Seid ihr da? Ich richte die Glock etwas höher. Ich bin's, der neue Wachmann. Wer hat dich geschickt? Wer ist dein Arbeitgeber? Die Organisation. Wir halten unsere Pistolen auf dich gerichtet. Stell die Taschenlampe auf den Boden, Licht nach unten. Wo sind deine Kollegen? Meine Kollegen? Die zwei anderen Wachmänner. Ich weiß nicht, ich bin allein. Ja, ihr seid meine Kollegen. Die Enttäuschung ist ein harter Schlag für Harry. Als ich das Licht auf den Wachmann richte, erkenne ich sofort die bekannte Uniform, die gebügelte Hose, das Emblem. Einer von uns. Ich habe 2 Stunden im Laderaum meines Fahrzeugs gesessen, als ich hierher gebracht wurde. Wollt ihr was essen? Essen? Meine Hand umklammert die riesige Dose, gut 5-mal so groß wie eine mit Corned Beef. Und sie gehört mir ganz allein. Mir ist schwindlig vor Erregung und Hast. Harry isst Knackwürstchen. Er stopft sie sich in die Backen, trinkt dazu die Lake, in der sie eingelegt sind. Der neue Wachmann beobachtet gleichgültig die Szene. Wo sind wir hier? Für den Stuhl und den Schemel habe ich mir ein Schichtsystem ausgedacht. Alle 2 Stunden rücken wir auf. Und jemand anders muss auf dem Boden sitzen oder stehen. Das gilt jedoch nur tagsüber, wenn alle zugleich wach sind. Und auch nicht, wenn gerade 2 Mann patrouillieren. Hat Harry dir schon was über das Gebäude erzählt? Nein, hat er nicht. Das Gebäude hat 40 Stockwerke. Hm. 40 Stockwerke? Ja. Im Erdgeschoss ist ein Foyer, aber das hat keine Funktion. Denn da gibt's gar keinen Eingang. Der Eingang ist hier. Ja, okay. Wir bleiben vor den Fahrstühlen stehen. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Hier. Bewohner, Bedienstete, Besucher. Es gibt nur 3 Fahrstühle für 40 Etagen. Einen sehr schnellen für die Bewohner, einen weiteren für die Bediensteten und einen normalen für die Besucher. Ja. Ja, genau. Er ist kaum beeindruckt. Obwohl sein Kommen an sich eine schlechte Nachricht für uns ist, hat es auch etwas Gutes. Die Organisation hat uns nicht vergessen. Hat er dich etwas gefragt? Nein. Mich auch nicht. Gar nichts. Hast du ihm was erzählt? Ein paar Dinge. Also Belanglosigkeiten. Warum? Du nicht? Er hat kein Wort gesprochen. Stumm wie ein Fisch. Ich dachte, dann sage ich auch nichts. Ich mache nicht für ihn den Alleinunterhalter, bloß weil er uns hier verstärken kommt. Er ist neu. Du hast damals als Erster geredet, weißt du noch? Aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Als ich hier ankam, warst du allein. Und die Bewohner lebten noch im Gebäude. Hat er etwas darüber gesagt? Worüber? Über die Bewohner. Nein. Und? Findest du das nicht komisch? Stellt keine einzige Frage. Ich schon. Das eigentliche Problem ist doch, dass wir nicht wissen, wer dieser Kerl ist. Wir haben keine Ahnung. Wir wissen nur eins. Dumm ist er nicht. Er ist nicht dumm. Und? Er ist ein Konkurrent. Dir ist ja wohl klar, dass auch ihm so eine Stelle bei der Elite gefallen würde. Nicht anfassen! Ah, okay. Es ist das erste Mal, dass ich ihn in den Vorratsraum mitnehme. Ich meine, die Pappe ist schon einigermaßen brüchig. Sie könnte leicht reißen. Der Wachmann lässt seinen Blick über die geordneten Schachteln im Regal schweifen. Ja, soll ich das hier... Soll ich es dir vormachen? Er nickt vage. Ich ziehe eine Verpackung hervor und demonstriere, wie ich die Patronen so ganz unten zwischen Daumen und Zeigefinger festhalte. Also, der Druck muss genau richtig dosiert sein. Drückst du zu vorsichtig, fallen die Patronen raus. Und drückst du zu fest, dann rutschen sie durcheinander und zerknautschen die Schachtel. Ja, jetzt können wir es beide. Aber dir ist natürlich lieber, wenn ich die Patronen nicht mehr anfasse. Das verstehe ich. Ein was? Ein Gesandter. Jemand mit einem speziellen Auftrag. Harry hält die Zeit für gekommen, ihm auf den Zahn zu fühlen. In einem Geheimauftrag. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich sitze auf dem Stuhl rechts von der Tür. Ich glaube nicht, dass ich ein Gesandter bin. Jemand muss Wache halten. Aber wenn ich einer wäre, dürfte ich natürlich nicht drüber sprechen. Ja, das stimmt. Aber du könntest uns immerhin sagen, ob du einen speziellen Auftrag hast. Ohne zu verraten, was für ein Auftrag das ist. Es ist im Interesse des Bewohners. Des Bewohners? Des letzten Bewohners. Der in der 39. Du weißt, dass seine Sicherheit in Gefahr ist. Darum bist du hier. Worin sollte mein geheimer Auftrag denn bestehen? Naja, das würdest du in dem Fall genau wissen. Im Grunde ist das auch nicht wichtig. Wichtig ist, dass du deine Informationen mit uns teilst. Und du bist dir ganz sicher, dass es diese speziellen Gesandten gibt? Vielleicht kannst du mir das verraten. Ja, ich glaube, es gibt sie. Aha. Ja, im Geheimen. Und? Bist du einer? Nein, ich bin Wachmann. Du bist ein Wachmann, der mit seinem Leben spielt. Ist dir das klar? Ich habe das Zimmer noch nie ohne Tisch gesehen. Er stand schon hier, als ich kam, immer an dieser Stelle. Harry kommt aus dem Vorratsraum, zieht die Tür hinter sich zu und schließt ab. Er muss mir in der Nacht den Schlüssel aus der Hosentasche genommen haben. Vielleicht ist es besser, wenn du dich beim Vorratsraum postierst. Vor der Tür. Wenn wir einander vertrauen, sind wir unbesiegbar. Harry drückt sich an mich. Wir müssen unsere Pflichten erfüllen. Er umarmt mich. Michelle, alles wird gut. Der Wachmann ist nicht mehr da. Er ist nie da gewesen. Wir sind wieder allein. Das erste Mal, seit er urplötzlich hier auftauchte. Es ist alles wie früher. Harry hängt seine Mütze über die Jacke am Haken. Er spuckt in die Hand zweimal. Er ist wütend. Ich spüre es sofort. Es tut weh, aber seine Wut gilt natürlich nicht mir. Noch ein paar Tage. Wenn er hungrig genug ist, kommen die Worte von selbst. Ganz bestimmt. Er ist wütend. Ich muss mich gut festhalten. Aber seine Wut richtet sich gegen den Wachmann und darauf, was der verschweigt. Harry geht täglich zur Befragung hinein. Die Zeit, die Harry im Vorratsraum verbringt, verläuft jetzt fast völlig schweigend. Ab und zu schrecke ich auf von einem lauten Schlag oder Harry, der brüllt. Er sagt, der Wachmann liege auf dem Tisch. Er hat sein Laken geopfert, in Streifen gerissen und ihn am Tisch festgebunden. Ja, es ist hart, Michelle. Ein harter, erbarmungsloser Test, den du und ich überstehen müssen. Wenn der Wachmann ein Gesandter ist, dann einer, wie wir ihn uns nie hätten träumen lassen. Von einer ganz neuen Sorte, der einen wahnwitzigen Auftrag ausführt. Ich weiß nicht. Hast du gehört? Ich weiß nicht, wo er den letzten Bewohner. Hast du gehört, was er gerufen hat? Ja. Der letzte Bewohner. Ja, er weiß nichts. Aber doch, dass einer übrig geblieben ist. Von nun an müssen wir ihn ununterbrochen wach halten. Dann fängt er an zu singen. Komm mit. Harry? Komm mit! Ich gelange in eine Welt von Gestank. Ein stickiger Cocktail, dessen einzelne Bestandteile ich nicht sofort herausriechen kann. Als Harry die Tür abgeschlossen und das Licht angeknipst hat und ich nach langem Geblinzel wieder sehen kann, weiß ich nicht, wohin ich zuerst blicken soll. Der Wachmann trägt keine Uniform, auch keine Unterwäsche. Seine großen Füße sind nach außen gekehrt, die rechte Hand nach oben. In der bleichen Handfläche sehe ich tote Insekten. Würmer oder graurosa Raupen? Sein Mund ist durch den schmuddeligen Knebel in ein Grinsen gezwungen, die Augen geschlossen. Er schläft, erschöpft von seinem Schrei. Doch das sind keine Raupen, das sind Schnitte. Hervorquellendes Fleisch, in rosa, hellrosa, auch viel Gelb, grünliches Gelb. Ich rieche tagealten Urin und eiterndes Fleisch. Harry stellt sich neben den Tisch. Er weigert sich, seit 2 Tagen die Augen zu öffnen. Von nahem schaut Harry auf die glänzenden Augenlider. Herr Michel, unser Blümchen rühr mich nicht an, will uns provozieren. Plötzlich, ohne Vorwarnung, hält Harry etwas in der Hand. Eine kurze Klinge. Der Kartoffelschäler. Am Anfang dachte ich, jedes Mal einen neuen Schnitt machen zu müssen. damit der Wichser schön bei Bewusstsein bleibt. Später merkte ich, dass es viel effektiver ist, alte Wunden aufzureißen. Meist folgt eine Reaktion am ganzen Körper. Trotzdem muss ich immer wieder auch neue Schnitte machen. Denn es dauert einige Zeit, bis die Wunde ausreichend entzündet ist, um den Herrn wach zu rütteln. Harry studierte den Körper des Wachmanns. Schräg über dem Knie findet er, wonach er sucht. Als er den stumpfen Kartoffelschäler kräftig durch die Schwellung zieht, spritzt ein Teil der gelbgrünen Flüssigkeit auf das hellblaue Plastik. Der heftige Krampf in Armen und Beinen hält einige Zeit an. Jetzt ist der Herr hellwach. Darauf kannst du Gift nehmen. Er schweigt, weil er etwas weiß. Sonst hätte er schon längst etwas erfunden. Harry verlässt den Raum. Eine halbe Stunde vergeht. Ich sitze in der Ecke zwischen Proviant und Munition. Freund. Der Wachmann hat seine Augen geöffnet. Was? Den Kopf in meine Richtung gedreht? Mein Freund. Wie kommt er darauf, dass ich sein Freund bin? Zwei Tage später, um 5 Uhr nachmittags, streckt Harry den Kopf aus dem Vorratsraum und bittet mich hereinzukommen. Er geht um den Tisch, sagt, ich solle dem Wachmann den Puls fühlen. Und? Was denkst du? Eine Stille tritt ein, ohne irgendeine spürbare Bewegung. 3 Männer unter einer Lampe in einem Vorratsraum. Wie auf dem Gemälde eines Meisters des 17. Jahrhunderts, gefangen im Licht. Oh Gott. Oh, der Bewohner hat für seine Sicherheit bezahlt. Wollen wir unseren Einsatz unter Beweis stellen, müssen wir zum Äußersten gehen. Harry und ich trippeln seitwärts den Gang entlang. Ab und zu schleift der Hintern des Wachmanns auf den Beton. Oh. Wir müssen ihn holen. Den letzten Bewohner. Wir bringen ihn in den Keller. In den Vorratsraum. Immer einer von uns vor der Tür. Er muss verschont bleiben. Ein Menschenleben. Michelle. Diesen Keller verlassen. Der Gedanke drückt wie ein Schraubstock auf meinen glühenden Kopf. Das macht uns keiner nach. Aber erst noch die Sache hier zu Ende bringen. Ja. Wir müssen ihn irgendwie auf meine Schultern buxieren. Okay. Sonst kriegen wir ihn nie über den Rand. Ich bin froh über das Dunkel vor den Containern, sodass ich nicht sehe, was ich anfasse. Harry betätigt einen Schalter. Der gewaltige Schieber fährt schwerfällig über den Boden, drückt den Abfall zusammen, erreicht auch den Wachmann. Das Poltern im Inneren nimmt zu, bevor die Presse den Geist aufgibt. Ich habe keine Ahnung, was da oben passiert ist. Bewohner, Besucher, Bedienstete. Ob er noch funktioniert? Harry und ich stehen vor den Fahrstühlen. Siehst du doch. Es muss so schnell gehen wie möglich. Wir bleiben keine Minute länger als nötig. 40 luxuriöse Apartments erheben sich über unseren Köpfen. Kein kurzer Blick ins Innere war uns je vergönnt. Harry? Unvorstellbar, den Keller verlassen. Jetzt geht das richtig los. Harry und ich. Alles war eine Übung, Vorbereitung. Die Fahrstuhltür öffnet sich. Und sofort ist es da. Überall. Tageslicht. Die heilsame Wirkung tritt sofort ein. Auf den ersten Blick ist die Wohnung leer. Als wir ins Wohnzimmer kommen, sind wir geblendet vom Silbergrau des Himmels. Feierlich schreiten wir zum Fenster. Meine Augen sind weite Horizonte nicht mehr gewöhnt. Gebäude mit Fenstern und Dächern? Keine Zerstörungen, nur Gebäude mit Fenstern und Dächern. Wir dürfen den Bewohner nicht überrumpeln. Bloß kein Schusswechsel. Wir müssen uns legitimieren und hoffen, dass er einen kühlen Kopf bewahrt. Durch die antike Vertäfelung des Saals hinter einer Schwingtür ist es, als kämen wir in ein Schloss. Hallo? Wir sind zwei ängstliche Kinder, Hallo? Die mit Rufen im Wald Geister zu vertreiben Hallo? Versuchen. Hallo? Wir sind die Wachmänner. Ist da jemand? Alles in dieser Wohnung wirkt groß und pompös. Hallo? Kaum zu glauben, dass wir uns in einer Stadt befinden und nicht auf einem englischen Hallo? Landsitz. Wir gehen durch Wohnräume und Salons, durch eine Bibliothek, in immer weitere Kabinette. Ich bin Harry und das ist mein Kollege Michel. Wir sind hier, um Sie zu holen. Es ist zu gefährlich für Sie alleine hier. Wir können nicht ohne Sie wieder zurückgehen. Hallo? Als wir im Schlafzimmertrakt sind, rufen wir nicht mehr ganz so laut. Hallo? Die Schlafzimmer sind mit dicken Teppichen ausgelegt. Hallo? Und mit romantisch verzierten Tapeten geschmückt. Hallo? In ihnen hohe Himmelbetten. Nirgends ein Zeichen von Leben. Ich weiß, dass er irgendwo hier ist. Michel, wenn wir lange genug nichts von uns hören lassen, dann wird er neugierig und kommt aus seinem Loch. Gut 20 Minuten stehen wir totenstill da, die Glock in der Hand. Ich höre eine Kuh muhen. Schon in Harrys Flüstern hinein hatte es begonnen. Das gibt's doch nicht. Ist es möglich, hier eine Kuh zu hören, hinter zentimeterdickem Glas? Eine Kuh. Ich sehe den Kopf auf dem gestreckten Hals, die hervorquellenden Augen, den dampfenden Atem aus ihren feuchtwarmen Lungen. Eine Kuh. Ein lebendiges Tier, nicht weit von uns entfernt. Ein Tier, das noch nicht gegessen wurde. Harry! Harry? Er ist plötzlich verschwunden. Harry! Ich warte, lausche, starre. Harry! Ich schleiche um die Ecke nach rechts und suche nach Türöffnungen, Zimmern. Harry! Ist ihm etwas zugestoßen? Harry! Hat er etwas entdeckt? Hat jemand ihn überwältigt? Harry? Der Morgen kommt wie eine Erlösung. Vom Fußboden aus schaue ich auf das mächtige Fenster wie auf eine Kinoleinwand. Das ist ein Schauspiel. Der tröstliche Beweis, dass ich jedenfalls diese Gewissheiten, die Rotation der Erde, die Existenz der Sonne, nicht geändert haben. Den ganzen Tag verstecke ich mich. Ich habe nichts mehr gehört. Entweder Harry ist tot, oder er glaubt es von mir. Wo ist der letzte Bewohner? Hat er Harry auf dem Gewissen? Wenn ich ihn finde, dann finde ich auch Harry. Obwohl ich ganz eindeutig noch immer im selben Apartment bin, finde ich den Weg nicht mehr, den Harry und ich gestern Abend zurückgelegt haben. Der Bewohner kann hier nirgendwo sein. Der ist tot. Wenn er lebt, muss er vor Angst geflohen sein. Vielleicht nach oben geflohen. Nach oben, noch höher. Ich komme in einen Raum, in dem schon das kleinste meiner Geräusche verstärkt wird. Bis auf die weißen Marmorsäulen ist dieser imposante Saal so gut wie leer. Hallo? Ich starre auf das rote Display über der Fahrstuhltür. Erst mit einiger Verzögerung wird mir klar, dass es plötzlich ausgegangen ist. Ich starre weiterhin. Die Anzeige kehrt zurück, dasselbe Rot. Jetzt ist es eine Null. Bei 4 höre ich ein schwaches Brummen. Und mir wird klar, der Personalaufzug hat sich in Bewegung gesetzt und ist unterwegs, hierher, zu mir. Ich setze mich direkt vor den Fahrstuhl, beide Hände an den Griff meiner Glock, die Arme entspannt auf den angezogenen Knien. Hat Harry ihn mir geschickt, weil er wieder im Keller ist? Der letzte Bewohner sicher im Vorratsraum? Harry, manchmal kann ich ihn hören. Manchmal schlurft er beim Schleichen. Musik. aufgewachsen im Norden der Provinz auf einem Bauernhof mit zwei Brüdern, Jim und Bob, Wachmänner wie er, eine Pioniersfamilie. An mehr kann ich mich nicht mehr erinnern. Nach all der Zeit im Keller ist das im Grunde alles, was ich von Harry weiß. Du und ich. Du und ich. Nie hat er etwas anderes gesagt. Kein einziges Mal. Immer war es du und ich. Sein Traum von der Elite galt immer uns beiden. Aber den Spülkastenknopf auf der Toilette kurz nochmal anstoßen. Die einfachste Geste. Das war ihm zu viel. Das kriegte er nicht hin. Trotz meiner wiederholten Bitten. Harry. Mit dem hübschen, mürrischen, kantigen Gesicht. Harry, der in die Versuchung geriet, Munition an eine Fliege zu verschwenden. Wer wolle nicht eine prächtige Villa bewachen, in einem Schutzanzug mit modernen Waffen, patrouillieren in herrschaftlichen Gärten, eine Stellung fürs Leben? Dass der letzte Bewohner nicht im 39. Stock lebt, hat Harry seit langem gewusst. Er will den Bewohner in den Keller bringen und er will es allein tun. Sein Verdienst, seine Beförderung. Ich öffne die Augen. Mein Name ist Michelle. Ich bin Wachmann. Ich kann mich nicht mehr mit Harry beschäftigen. Ich muss weiter. Solange er nicht da ist, muss ich den Auftrag alleine erledigen. An Hunger denke ich nicht mehr. Er ist ein Teil von mir geworden. So wie ich zwei Arme habe, zwei Beine und einen Kopf, so habe ich Hunger. Dann finde ich Harry in einem Zimmer voll Mondlicht. Ich warte darauf, dass er mich anspricht. Ich knie schräg hinter ihm in der Türöffnung des Zimmers. Er schaut aus dem Fenster auf die Stadt hinunter. Die Glock locker am herabhängenden Arm, Zeigefinger am Abzug. Jetzt ist die Distanz zwischen uns lächerlich klein. 4 oder 5 Schritte. Ein gelassener Mann, der sich im Griff hat. Herr der Situation ist, der weiß, was als nächstes passieren wird. Will er mir Zeit geben, meine Kleidung in Ordnung zu bringen, Haltung anzunehmen, eines Wachmanns würdig? Gibt es irgendwo ein Wort, bereit ausgesprochen zu werden im richtigen Tonfall, ein Wort, das die Situation entschärft? Er wartet auf mich. Er dreht sich nicht um, weil er weiß, dass die harmloseste Bewegung andere Bewegungen nach sich zieht. Eine Kettenreaktion mit ungewissem Ausgang. Er gibt mir Zeit nachzudenken. Aber nur kurz. Er will, dass ich die richtige Entscheidung treffe. Die, die auch er treffen würde. Ich darf ihn nicht enttäuschen. Ich will, dass er stolz auf mich ist, der alte Harry. Er wartet auf mich. Er wartet aus Liebe. Ich halte Harrys Hand in meinem Schoß. Beim Austreten aus seinem Kopf hat die Kugel ein Stück Wangenknochen weggerissen. Bei Tageslicht sehe ich, dass die Wunde glatt ist. Ein Loch so groß wie mein kleiner Finger. Im Fenster prallt die Sonne auf die deformierte Spitze der Kugel, die sich wie ein Wurm ins dicke Glas gebohrt hat. Oh, ich muss geschlafen haben. Über dem Bett in einem Schlafzimmer auf einem vergoldeten Rahmen ein winziges Metallschild. Paul Cézanne, Naturmord, Le Pomme. Hallo? Ich spüre seine Hand auf der Schulter. Sie liegt schwer auf mir, ohne an der Schulter zu rütteln. Sie lädt mich ein, mich ohne Furcht und Aggressionen umzudrehen. Ich bin Michelle. Ich schaue in graublaue Augen, ohne einen bestimmten Ausdruck. Sie werden von einer schwarzen, eckigen Brille umrahmt. Der Eindruck wird noch verstärkt durch seinen glänzenden, kahlen Schädel und dem vollkommen schwarzen, eng anliegenden Rollkragenpulli. Ich bin Michelle. Geht es dir gut, Michelle? Ich habe nicht den letzten Bewohner gefunden. Der letzte Bewohner hat mich gefunden. Möchtest du ein Glas Wasser? Ohne auf Antwort zu warten, dreht er sich um und verschwindet. Dabei trifft mich ein Luftzug, den der Bewohner durch seine Bewegung in Gang gesetzt hat. Der Hauch ist erfüllt von seinem Parfum, einem elegant vielschichtigen, diskreten Duft, der gleichwohl die Kraft eines Betäubungsmittels entfaltet. Komm! Die Küche erinnert eher an ein Laboratorium. Dahinter auf einer großen Terrasse wehen Sträucher im Wind, grüne Ranken. Er baut seine Nahrung selbst an. Er hat nicht wie Harry und ich von Vorräten gelebt. Du bist doch hier? Er bringt mir ein Glas Wasser, das er zweifellos aus Regen gewonnen hat. Wir wollten nachsehen, ob bei Ihnen alles in Ordnung ist. Ich dachte, alle wären gegangen. Vor langer Zeit schon. Ich schaue in die graublauen Augen des letzten Bewohners, rieche sein Parfum. Er redet mit mir. Es gibt ihn. Harry und ich sind geblieben. In der Tiefgarage. Dann müsst ihr die Letzten sein. Harry hat die Bewohner gezählt. Er war sich ganz sicher, dass nur 39 das Gebäude verlassen hatten. Er wusste, dass sie noch hier sind. Darum haben wir sie gesucht. Nun, das war nicht nötig. Ich werde nie fortgehen. Ich bleibe immer hier. Mit ausladender Geste zeigt er auf die Wohnung. Er lebt hier über alles und jeden erhaben. Wie in einem Wachturm. Dein Kollege Harry, kommt er auch noch? Ich kann euch Suppe anbieten. Magst du Suppe? Erbsensuppe. Ich habe sie gestern gekocht. Ich will sie nicht aufhalten. Ach, auf ein Viertelstündchen kommt es nicht an. Erbsensuppe. Das Wort zeitigt keinerlei Reaktion in meinem Mund. Ich werde Sie nicht länger stören. Ich weiß ja jetzt, dass bei Ihnen alles in Ordnung ist. Vielen Dank für das Wasser. Dann nimm wenigstens meinen Fahrstuhl. Dann bist du in gut 20 Sekunden unten. Er führt mich zur Tür. Wenn irgendetwas ist, lässt du es mich wissen? Okay. Sie aber auch. Ich betrete die Kabine und der Bewohner drückt auf die Knöpfe. Werde ich machen, Michelle. Das Letzte, was ich von ihm sehe, ist sein strahlendes Lächeln. Das Bedienungsfeld hat bloß zwei Knöpfe. 0-1. Nirgends werden die Stockwerke angezeigt. Nach meinem langen Aufenthalt hoch oben im Gebäude scheint es mir jetzt, als reiste ich zum Mittelpunkt der Erde. Zur Tiefgarage. Eine riesige Erleichterung macht mich leicht wie eine Feder. Ich schwebe durch die nach unten rasende Kabine. Bald endlich wieder dort, wo ich hingehöre. Ich habe 29 Patronen, Winchester 9mm und eine Glock 28 in hervorragendem Zustand. Mit 29 Patronen und meiner Treffsicherheit werde ich mühelos den Vorratsraum erreichen. Dort warten 2250 Patronen auf mich, Corned Beef und Trinkwasser. Mehr brauche ich nicht. Gleich wird sich die Tür öffnen. Ich muss mich bereit machen, denn viel länger als das hier dauern 20 Sekunden nicht. Ich war fort. Aber jetzt bin ich wieder da. Der Wachmann. Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Peter Terrin. Aus dem Niederländischen von Rainer Kersten. Es spielten Michel, Matthias Buntschuh, Harry, Martin Reik, Fahrer, Lennart Hillmann, Wachmann, Michael Klammer, Bewohner Gerd Warmeling, Ton und Technik Thomas Monnerjan und Sonja Rebel, Regieassistenz Lena Demke, Bearbeitung und Regie Steffen Moratz, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2020.